Erster du, Menschensohn, sprich zu den Bergen von Israel. Sag ihnen, hört das Wort vom Herrn. Zweiter der Herr Gott sagt, die Feinde haben über euch gelacht. Sie wollten euer Land für immer besitzen. Dritter darum spricht zu ihnen, andere Völker haben euch kaputt gemacht. Sie haben schlecht über euch geredet. Vierter hört das Wort vom Herrn Gott, ihr Berge und Hügel. Er spricht zu den Tälern und den kaputten Städten. Fünfter der Herr Gott sagt, ich bin sehr zornig auf die anderen Völker. Sie haben mein Land einfach weggenommen. Sechster sprich über das Land Israel zu den Bergen. Ihr musstet den Spott der Völker lange ertragen. Siebter darum sagt der Herr Gott, ich schwöre es. Die Völker um euch herum werden selbst Schande erleben. Achter aber ihr, Berge von Israel, werdet wieder grün sein. Ihr bringt Früchte für mein Volk Israel. Neunter ich komme zu euch und helfe euch. Ihr werdet wieder bepflanzt und besät. Zehnter ich mache das Volk Israel wieder groß. Die Menschen werden in den Städten wohnen. Elfter es wird viele Menschen und Tiere geben. Ihr werdet mehr Gutes haben als früher. Zwölfter mein Volk Israel wird wieder auf euch laufen. Sie werden das Land für immer besitzen. Dreizehnter der Herr Gott sagt, man sagt über euch, ihr fresst Menschen. Ihr nehmt dem Volk die Kinder weg. Vierzehnter aber das wird nicht mehr passieren. Ihr werdet keine Menschen mehr fressen. Fünfzehnter ihr werdet den Spott der Völker nicht mehr hören. Niemand wird euch mehr beleidigen. Sechzehnter das Wort vom Herrn kam wieder zu mir. Siebzehnter Menschensohn, das Volk Israel wohnte früher hier. Aber sie haben sehr schlechte Dinge getan. Achtzehnter ich war sehr zornig auf sie. Sie haben Blut vergossen und falsche Götter angebetet. Neunzehnter ich habe sie in andere Länder geschickt. Ich habe sie für ihre bösen Taten bestraft. Zwanzigster in den anderen Ländern haben sie meinen Namen schlecht gemacht. Die Leute lachten über sie. 21. Das tat mir leid für meinen heiligen Namen. Das Volk hat ihn überall schlecht gemacht. 22. Sagt zum Haus Israel, ich helfe euch nicht wegen euch. Ich tue es für meinen heiligen Namen. 23. Ich werde zeigen, dass mein Name heilig ist. Die Völker werden wissen, dass ich der Herr bin. 24. Ich hole euch aus den anderen Ländern zurück. Ich bringe euch wieder nach Hause. 25. Ich werde euch mit sauberem Wasser waschen. Ihr werdet rein von euren Fehlern sein. 26. Ich gebe euch ein neues Herz. Ich nehme das harte Herz weg und gebe euch ein weiches Herz. 27. Ich gebe euch meinen Geist. Dann werdet ihr nach meinen Regeln leben. 28. Ihr werdet in dem Land eurer Väter wohnen. Ihr werdet mein Volk sein. 29. Ich mache euch rein. Ich lasse das Getreide wachsen. Es wird keinen Hunger mehr geben. 30. Die Bäume und Felder bringen viel Frucht. Andere Völker werden euch nicht mehr auslachen. 31. Dann werdet ihr an eure bösen Taten denken. Ihr werdet euch über eure Fehler schämen. 32. Ich tue das nicht für euch. Ihr sollt euch über euer Leben schämen. 33. Der Herr Gott sagt, ich mache euch rein. Dann werden die Städte wieder aufgebaut. 34. Das leere Land wird wieder bepflanzt. Früher war es für alle nur eine Wüste. 35. Die Leute werden sagen, dieses Land ist jetzt wie ein schöner Garten. 36. Dann wissen die anderen Völker, ich bin der Herr. Ich baue Kaputtes wieder auf. 37. Der Herr Gott sagt, ich werde dem Volk Israel helfen. Ich mache sie so zahlreich wie Schafe. 38. Die Städte werden voll mit Menschen sein. Dann wissen alle, dass ich der Herr bin.